Zum 5. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei und des Staates der DVK fanden am 11. April an allen Orten des Landes die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten statt. Auf den Plätzen vor dem Parteigründungsmonument, dem Triumphbogen und der Pyongyanger Sporthalle und an weiteren Orten in der Hauptstadt Pyongyang sowie in den Bezirkshauptstädten, Städten und Kreisen tanzten die Jugendlichen und Studenten nach den Klängen verschiedener Lieder wie die Freude des Volkes.